The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 11 vom Face of Death Podcast. So, da bin ich zumindest schon mal wieder und jetzt bin ich gespannt, ob am anderen Ende der Leitung der Hatti auch dabei ist. Hallo zusammen. Der Klaus ist im Urlaub, habe ich gehört. Und trotzdem nehmen wir eine Folge auf. Wir hoffen, das Internet hält. Klaus befindet sich in einem Funkloch, was Internet betrifft. Aber ja, es scheint zu funktionieren. Zumindest kannst du mir das bestätigen, oder? Ja, ich habe hier so ein Kabel gefunden. Da tröpfelt so ein bisschen Internet raus. Das habe ich jetzt mal hier in meinen Rechner gestopft. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir sind ja nicht live, dementsprechend ist es, glaube ich, nicht so tragisch. Genau, und wir haben heute auch einen Fall, der diesmal nicht ganz so blutig ist, dass das ganze Blut nicht das Internet voll blutet oder so. Ja, genau, das verklebt immer die Kontakte, ne? Es ist, also, wie ich das gelesen habe, es ist eigentlich ein relativ, ja, wenn man sagen kann, normaler Mordfall, aber er ist doch sehr, sehr mysteriös. Da kommen wir aber gleich zu. Klaus hat den Wunsch geäußert, und das sind wir natürlich auch unseren Hörern schuldig, dass wir die Kommentare mal vorlesen sollen. Wir machen gleich mal einen Vorgriff zu unserem Krimi-Rätsel. Da Klaus im Urlaub ist, hat er dummerweise seine Aufzeichnung für die Krimi-Rätsel vergessen. Und wir geben euch die Chance, nochmal das letzte Krimi-Rätsel zu lösen. Da kommen wir aber am Ende der Folge hinzu. Deswegen werden wir jetzt die Kommentare oder Lösungen, die wir zu dem Fall haben, noch nicht vorlesen und werden drei Kommentare mal zum Besten geben, die wir zu älteren Folgen bekommen haben. Klaus, fangen wir einfach mal an. Das mache ich gerne. Und zwar hat uns geschrieben zur Folge 6 Alice Perry, hat uns der Markus geschrieben, habe euren Podcast über die goldene 10 kennengelernt und höre mich jetzt chronologisch durch. Hat mir bisher viel Spaß gemacht. Die Fakten werden umfassend präsentiert und spannend aufbereitet, ohne dabei sensationslüsternd oder pietätlos zu sein. Wirklich prima, weiter so. An einer Stelle konnte ich mir allerdings nicht verkneifen. Da geht es um die Aussprache des schönen Wortes Who done it? Also wer hat's getan? Da haben wir uns ein bisschen schwierig getan mit der Aussprache. Ich habe es nochmal nachgehört. Aber gut, ein bisschen Spaß muss sein. Er meint dann noch, ja, entschuldigt bitte die Klugscheißerei. Lieber Markus, kein Problem, kann man alles machen. Wie gesagt, toller Podcast und ich freue mich schon auf die weiteren Folgen. Ja, dann haben wir zur Folge 3, The Black Dahlia, einen Kommentar vom Micha bekommen. Nicht der Micha von Making Tracks, ein anderer Micha. Kleine Verschwörungstheorien von mir. Man hat schon oft gehört und gelesen, dass sogenannte Starlets, die für einige hohe Bosse und Berühmtheiten aus dem Wege geräumt wurden, weil sie unbequem wurden. Und wenn der Richtige bei der Staatsmacht geschmiert wird, kann so ein Fall auch schon mal ins Leere laufen. Spitzenpodcast, ihr beiden. Ja, vielen Dank. Und ja, den nächsten Kommentar liest Klaus mit Sicherheit mit Vergnügen vor, weil ihr euch kennt. Ja, lese ich sehr gerne vor. Der Sebi hat uns geschrieben, den kann man kennen vom Talk Surrey to Me Podcast, morgendlich, wöchentlich, tägliche Morningshow. Durchaus zu empfehlen auch, kann man reinhören, sollte man reinhören. Und der Sebi schreibt, jetzt habe ich wieder das alte Problem, dass es sehr weird kommt, wenn ich von meinem Lieblingsmörder spreche. Das Ganze geht um die Folge 10, das Mörderhotel. Und ich habe mich gefreut, mein Ruf ist sowieso ruiniert, also habe mich sehr über die Folge gefreut, da ich die Story tatsächlich total spannend finde. und das wirklich einer meiner Lieblingsserienmörder ist. Interessant ist ja, dass er vor allem an Geld interessiert war. Ich hatte eher immer angenommen, dass das Ganze aus reiner Freude am Töten geschah. Es wurde übrigens eine Verfilmung dieser Taten mit Leonardo DiCaprio als Holmes angekündigt. Wenn das mal nicht großartig wird, weiß ich es auch nicht. Ja, Sebi, das habe ich auch gelesen bei meinen Recherchen, dass da ein Film kommen soll. Das wäre auch für mich mal ein Grund, wieder ins Kino zu gehen, glaube ich. Ich habe aber so ein bisschen überlegt, wie kann man einen Lieblingsserienmörder haben? Das ist so ein bisschen so, ich meine... Ja, das hat er gesagt, dass das ein bisschen weird rüberkommt, aber ich verstehe, was er meint. Also das ist ja, klar, ich verstehe so, auch, was er meint. Ich meine... Passt schon. Durch diesen Podcast tauchen wir natürlich irgendwo in Sphären ein, die wir selbst wahrscheinlich gar nicht geglaubt haben, dass es die gibt. Stellenweise habe ich davor noch nie vorher von gehört. Und wenn wir jetzt unseren aktuellen Fall nehmen, es geht um einen, ich sag mal, ganz normalen Kindermord, aber der bis heute noch nicht gelöst ist. Und ich glaube, sie ermitteln heute noch daran, wenn ich mich also den Quellen da recht dran erinnern kann. Ich habe vorhin nochmal geguckt, also zumindest so vor 4-5 Jahren war man noch dabei, ne? Ja, das habe ich auch so verstanden. Also was ich noch abschließend zu dem Fall Holmes sagen möchte, ich verstehe das insofern, es ist halt faszinierend, dieser Mann hat das so schlau gemacht letztendlich und fast schon genial. Da kann ich so ein bisschen die Bewunderung schon nachvollziehen, die Sebi da an den Tag legt. Was wir heute haben, ja, da gibt's, glaube ich, kaum was Bewundernswertes dran, sondern mehr traurige Tatsache, was die liebe Presse so alles mit so Mordfällen auch anstellt. Bewundernswert ist ja auch so, dass es auch Trittbrettfahrer gab, was ich nicht nachvollziehen kann, warum es das gibt. Ja, ich steige doch einfach mal in den Fall ein. Es geht um einen Fall, der sich im Jahr 1996 abgespielt hat. Und wir haben ja schon immer ganz oft gesagt, wir möchten uns nicht mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen. Es gibt eine Verschwörungstheorie zu diesem Fall, die wird auch nicht näher von uns durchleuchtet oder erläutert. Jeder kann dann einfach mal Google nutzen und kann danach gucken. Und zwar die Verschwörungstheorie um diesen Fall ist, dass das Kind, es geht um einen Kindermord, nicht ermordet worden. Das Kind war 6 Jahre alt. Und man sagt, dass das der heutige Popstar Katy Perry ist. Also sprich, das Kind ist gar nicht tot und das ist Katy Perry, die heute lebt. Das ist eine Verschwörungstheorie, die man in diversen Quellen im Internet findet und auch Videos bei YouTube. Das soll aber nicht das Thema sein, weil wir gesagt haben, Verschwörungstheorien kümmern wir uns nicht drum. Wir werden euch den Fall vorstellen. Was daran so mysteriös ist, es sind so ja diverse Sachen, wo man dachte, naja, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Wie gesagt, es geht um ein junges Mädchen, was von vor ihrem Tod eine Schönheitskönigin war. Und in Amerika gilt dieses Verbrechen als eins der heute noch als eins der mysteriösesten Kriminalfälle des vergangenen Jahrzehnts. Wir sprechen also von 1996, also das Jahrzehnt ist gemeint. Und ich denke, wir hören einfach mal in den Fall hinein. John Bennett Ramsey war eine bekannte Kinderschönheitskönigin. Unter anderem gewann sie die Titel Little Miss Christmas, All-Star Kid Cover Girl, Little Royal Miss, Little Miss Colorado und Little Miss Sunburst. Zu ihrem Markenzeichen gehörte ihr Klimpern mit den violett angemalten Wimpern und das Lied I Wanna Be a Cowboy Sweetheart, mit dem sie häufig auftrat. 1996 wurde die 6-Jährige im Haus ihrer Eltern in Boulder im US-Bundesstaat Colorado ermordet aufgefunden. Jo, das hört sich ja relativ normal an, wie ein normaler Mordfall. Und wenn man jetzt in den Fall hineinsteigt und sich mal den Fund des Mordopfers anguckt, ist das erstmal eine klassische Entführung, weil am Morgen des 26. Dezember, sprich am zweiten Weihnachtstag 1996, fand die Mutter Patsy Ramsey einen handgeschriebenen Erpresserbrief auf den Stufen, also vor den Stufen ihres Wohnhauses, und man forderte ein Lösegeld von, warum so eine krumme Summe, $118.000. Sonst würde die Tochter von einer kleinen ausländischen Bande getötet werden. Ja, daraufhin hat die Mutter sofort die Polizei alarmiert. Das Kind war nicht da und hat die Entführung gemeldet. Und die Polizei ist eingetroffen und die haben das Elternhaus durchsucht. Gefunden hat aber das Kind der Vater, und zwar um 13.05 Uhr, also 5 nach 1 nachmittags. Und zwar war das Kind ermordet im Weinkeller des Hauses. Und man weiß noch, dass das Kind abends um 9:30 ins Bett gebracht worden ist. Und jetzt gehen schon die ersten Dinge bei mir im Kopf durch. Man hat morgens diesen Brief gefunden und man hat gemerkt, dass das Kind nicht da ist, ruft die Polizei und findet es erst nachmittags. Hat man währenddessen gar nicht oder ist man gar nicht auf die Idee gekommen, mal im Haus zu gucken, ob das Kind vielleicht gar nicht weg ist? Das ist so das Erste, wo ich gesagt habe, klingt komisch. Aber Klaus kann euch ja mal kurz in die Ermittlungen einführen. Es sieht wohl so aus, dass man tatsächlich mit der Suche innerhalb des Hauses wohl erst angefangen hat, nachdem die Polizei eingetroffen ist. Und John Ramsey hat dann seine Tochter gefunden. Und wir werden in diesem Fall öfter darüber sprechen, dass Ermittlungen der Polizei irgendwie ins Leere laufen oder schief gelaufen sind. Und da geht die Geschichte schon los. Man geht davon aus, dass während der Suche nach dem Kind innerhalb des Hauses und auch nach dem Fund schon die ersten wichtigen Spuren möglicherweise verwischt wurden. Denn man hat John Ramsey natürlich erlaubt, den Körper seiner toten Tochter aus dem Keller zu tragen. Das war das eine, also vom Tatort weg. Und das andere ist wohl, dass ein befreundetes Ehepaar wohl auch zugegen war. Die durften sich auch die ganze Zeit frei im Haus bewegen. Ich nehme mal an, die haben wahrscheinlich mitgesucht. Ja, und dabei ist wahrscheinlich schon die erste oder andere wirklich wichtige Spur, ja, über den Jordan gegangen an der Stelle, würde ich mal meinen. Es gibt dann die erste Theorie und da geht es um einen Eindringling, Hattie. Ja, und da wird's dann schon so ein bisschen ominös, weil die Ramseys behaupten, dass die Tochter von einem Eindringling ermordet worden ist. Und daraufhin hat natürlich die Polizei auch das Grundstück abgesucht. Es war Winter, also Weihnachten, und es gab im Schnee keine Fußspuren. Es ist also auch in unseren, ich sag mal, in unseren Recherchen nicht beschrieben, ob es Neuschnee gab, weil dann sind die Spuren ja weg. Aber es gab dann im Keller ein offenes Fenster. Man hat also festgestellt, es gab keinen gewaltsamen Einbruch. Das Fenster stand offen und unter diesem Fenster stand ein Koffer, der so als Trittstufe genommen wurde. Das war ein höher liegendes Fenster, dass man da drauf steigen konnte. Und im Keller selber hat man einen Abdruck von einem Wanderschuh gefunden. Wenn man jetzt sich das mal überlegt, draußen im Schnee keine Spuren, im Haus gab es Spuren. Aber diese Spuren passten zu keinem der Familienmitglieder und auch die Freunde, die da umherliefen, das passte auch nicht. Und das war schon so das erste Chaos, was dann natürlich auch so Futter für die Presse war. Die haben das natürlich kritisiert, haben gesagt, das kann ja nicht sein, keine Fußspuren draußen, im Haus sind Fußspuren. Also für mich hört sich das auch an, das sieht ja aus wie gestellt. Da hat einer versucht, irgendwie was zu vertuschen oder was darzustellen und hat es nicht vernünftig gemacht, sprich hat die Fußspuren im Schnee vergessen. Ja, und was dann auch noch ein bisschen länger gedauert hat, dass die Polizei 8 Tage gebraucht hat für eine DNA-Analyse. Also wir sprechen vom Jahr 1996, da war es mit Sicherheit möglich, DNA-Analysen schneller zu ermitteln. Das hat man anhand von Blutflecken auf dem Pyjama von dem Kind gemacht. Und man kann wohl anhand der DNA feststellen, dass die DNA von einem weißen Mann stammt. Ich bin jetzt kein Spezialist für DNA, aber das kann man scheinbar feststellen. Und man hat auf jeden Fall festgestellt, dass sie nicht von John Ramsey, also sprich von dem Vater, von dem Kind stammte, sondern ein Fremder. Und Haare und Fasern hat man auch noch gefunden. Die waren auch nicht von den Eltern. Also entweder hat hier einer richtig gut was vertuscht oder es ist wirklich ein fremder Eindringen, so wie es in unseren Recherchen beschrieben ist. Das ist genau die Frage, die leider nicht wirklich abschließend geklärt wurde. Was dann passiert ist, etwas später, also eigentlich schon viel später, fast 10 Jahre später, haben die Eltern des Opfers mal ein privates Team von Ermittlern mal beauftragt, den Fall nochmal neu zu untersuchen. Und die haben als allererstes festgestellt, dass ein wirklich fast schon eklatanter Fehler gemacht wurde von Seiten der Polizei damals, denn so in der Nachbarschaft bei den Ramseys haben die festgestellt, da wären mindestens 4 Männer gewesen, die man als Verdächtige hätte verhören müssen. Alle 4 waren schon vorbestraft in diversen anderen Delikten. 2 von ihnen sollen kurz nach dem Mord sehr eilig die Stadt Boulder mit unbekanntem Ziel verlassen haben. Und ein weiterer, den man nicht befragt hat, der war bei der Polizei damals schon als Pädophiler bekannt. Das wäre natürlich bei einem Mord an einem 6-jährigen Mädchen auch mit dem Verdacht auf Missbrauch normalerweise der erste Weg gewesen, in der Nachbarschaft einmal zu gucken. Selbst das ist nicht gemacht worden. Also die haben nicht mal in der Nachbarschaft nachgefragt. Und B, vielleicht mal in, ich könnte mir vorstellen, wenn die polizeilich bekannt sind und dann da in der Ecke wohnen, dann wäre ich davon ausgegangen, dass man da mal den ein oder anderen Staatsbediensteten mal vorbeischickt und mit den Jungs mal ein Wörtchen redet. Ja, aber die Polizei hat sich nicht auf diese Ermittlungen konzentriert oder das, was man hätte machen sollen. Ich habe ja gerade gesagt, dass man diese ganzen Ermittlungen kritisiert hat, weil es ein reines Chaos war. Und die Ermittlungen wurden dann halt auch weiter in die Richtung ermittelt oder man hat zumindest so weiter recherchiert von Seiten der Polizei her, so wie es die Presse hören wollte. Ist ja ganz oft so, weil die Presse, glaube ich, also das wird auch in der heutigen Zeit noch sein, die schreibt natürlich manchmal Sachen, die nicht so ganz stimmen und man bringt dann vielleicht die Polizei auch irgendwie auf irgendwelche Gedanken, wo man sagt, naja, okay, die könnten ja vielleicht eventuell recht haben. Ich meine, das sind natürlich jetzt keine ausgebildeten Polizisten, aber man hat sich zumindest auf das Boot gesetzt und hat gesagt, oder auf das Pferd gesetzt und hat gesagt, okay, was die Presse möchte, dahin ermitteln wir. Und für die Presse war eigentlich ganz klar, dass die Eltern die Täter sind, weil das passte irgendwie alles. Diese fehlenden Fußspuren im Schnee und ja, dass da im Keller eventuell gestellte Verbrechen, das war für die Presse natürlich ein gefundenes Fressen und ganz klar. Und es gab damals wohl eine TV-Gerichtsshow, gibt es ja uns in Deutschland auch, und da gab es eine Jury und die haben beide Eltern in diesem Fall für schuldig befunden. Und das ist natürlich dann für die Polizei wahrscheinlich auch noch schwieriger, in andere Richtung hin zu ermitteln und das hat das dann wahrscheinlich auch alles ja in die falsche Richtung gedrängt. Also das ist für mich schon so der erste traurige Höhepunkt, ne? Dass so eine TV-Gerichtsshow allein diesen Fall in einer Fernsehsendung verhandeln darf. Man muss sich vorstellen, das ist passiert, während die Ermittlungen noch liefen zu diesem Fall. Also das finde ich sehr, sehr komisch. Also dass da nicht irgendeiner mal einen Riegel vorgeschoben hat. Weiß ich nicht, wie sowas gehen kann. Einstweilige Verfügung oder irgendwas. Also während laufenden Ermittlungen sowas zu tun und die Eltern von so einer TV-Jury da als schuldig hinzustellen, das finde ich schon ein ganz schön starkes Stück, muss ich echt sagen. Das ist Amerika. Und zwar auch deshalb, weil die nämlich bestimmt die Ergebnisse der Autopsie nicht vorliegen hatten bei ihrer Show, nehme ich mal an, weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass die öffentlich waren damals. Nee. Dann werde ich die mal öffentlich machen jetzt. Na gut, die sind schon, natürlich kann man die auch im Netz nachlesen. Also man hat rausgefunden, dass der Mund des Mädchens mit Klebeband verklebt worden wurde und ihre Hände waren mit einer weißen Nylonschnur über dem Kopf zusammengebunden. Der Mörder hatte ihr zudem einen Strick um den Nacken gelegt, ihn mit einem Malerpinsel festgezurrt und das Kind auf diese Art und Weise erwürgt. Ihr Körper bedeckte er anschließend mit einem Laken. Die Polizei fand heraus, dass der Malerpinsel und auch das Papier des Erpresserbriefes nicht aus dem Elternhaus stammten. Ja, also wenn man sich das jetzt so anhört, für mich, ich meine, ich will mich jetzt nicht auf die Seite der Jury dieses Fernsehsenders setzen oder so. Also wenn es die Eltern wirklich waren, ich meine, man konnte es ihnen nie nachweisen, haben sie es wirklich sehr, sehr gut vertuscht. Und wenn man die weiteren Ergebnisse der Autopsie betrachtet, also der Schädel von John Bennett Ramsey, der war gebrochen und man hat dort auch 2 Male gefunden, die so ähnlich aussahen wie Brandflecken. Also es könnte natürlich auch sein, dass da einer vielleicht, ja, ich bin kein Forensiker oder sonst was, vielleicht irgendwie mit einer brennenden Kerze geschlagen haben, einen Kerzenständer oder so. Und oder eventuell auch mit einer sogenannten Elektroschockpistole. Hat man vermutet, zumindest haben die Ermittler gesagt, das könnte eine Elektroschockpistole gewesen sein. Die verursacht scheinbar auch Brandflecken. Und ja, jetzt kommen wir natürlich wieder auf die Theorie der vier Nachbarn, die man nicht, oder zumindest einen davon, die man nicht vernommen hat, weil es könnte auch sein, dass man sie sexuell missbraucht hat. Ja, aber es gab Verdächtige. Verdächtige gab es und für den leidenden Ermittler Steve Thomas war als allererstes die Mutter des Kindes verdächtigt. Er ist davon ausgegangen, dass sie ihr Kind unabsichtlich erschlagen hat, weil es ins Bett gemacht hätte. Ein anderer Ermittler war der Meinung, der Mörder wäre der Eindringling, über den wir schon gesprochen haben, also ein Unbekannter. Und die einzige Person, die in dieser Nacht neben den Eltern noch im Haus war, das wäre der 10-jährige Halbbruder des Opfers gewesen. Den hat man also direkt komplett aus den Ermittlungen rausgenommen. Der stand nie unter Verdacht. Den größten Verdacht auf sich gezogen haben in dem Falle die Eltern. Ich denke mal auch nicht ganz ohne Zutun der Presse, die sich sehr schnell auch auf die Eltern eingeschossen hat. Ja, aber wenn man jetzt ein bisschen aufgepasst hat hier, was wir erzählt haben, es gibt ja eine DNA-Probe, die ja besagt hat, dass die DNA-Probe von einem weißen Mann ist. Und man hat ja, wie gesagt, die Mutter verdächtigt und mittlerweile hat man auch Haar- und Blutproben der Eltern entnommen und hat die Handschriften studiert und die Ermittler tendieren dazu, dass die Mutter Patsy Ramsey als Urheberin des Briefes zu sehen ist. Sind sich aber nicht sicher. Sprich, man kann ihr das nicht nachweisen. Und auch andere Bekannte der Familie mussten Handschriftproben abgeben. Beispielsweise ein Mann, der für die Kinder den Weihnachtsmann gespielt hat. Aber auch da hat man nicht wirklich was gefunden. Und zwei Tage nach dem Mord ist die ganze Familie in ihre alte Heimat nach Atlanta, Georgia, gefahren, um die Tochter dort zu begraben. Und sie wurde neben ihrer Halbschwester Elizabeth, die 1992 beim Autounfall ums Leben kam, begraben. Aber bis dahin war das Ganze noch nicht geklärt. Mittlerweile hat man sich auch dazu entschlossen, dass die Familie Ramsey sich einen Lügendetektortest unterziehen soll. Und jetzt kommen wir zu einer Sache. Das haben sie abgelehnt. Ich wusste nicht, dass man sowas ablehnen kann. Auf jeden Fall haben sie es abgelehnt. Und die Frage stellt sich, warum lehnen sie das ab? Und das weiß ich nicht. Und es wurde halt dann negativ über Patsy Ramsey berichtet, also die Mutter. Die war auch eine ehemalige Schönheitskönigin, weil man halt mitbekommen hat, okay, sie verweigern jetzt diesen Lügendetektor und das ist alles ominös, man weiß nicht, was es ist. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass man dann auch in der Presse noch geschrieben hat oder geglaubt hat, dass sie ihre Tochter halt auch zu diesen Wettbewerben gezwungen hat. Und das spielt natürlich alles zusammen, dass man negativ über sie berichtet hat. Sie hat den Lügendetektor-Test verweigert und hat ihre Tochter jetzt dazu gezwungen. Und ja, vielleicht ist ihr das alles zu Kopf gestiegen und hat sich irgendwas einfallen lassen, um dann das Kind zu beseitigen. Oder, keine Ahnung, jetzt kann man rumspinnen, um noch mehr berühmter zu werden, weil das Kind ist durch diesen Mord definitiv sehr, sehr bekannt geworden. Ja, was ich jetzt hier extra drin gelassen habe, diese Tatsache, dass sie die Tochter, die Sechsjährige, neben ihrer Halbschwester Elisabeth begraben haben, die bei einem Autounfall ums Leben kam. Das ist nämlich für mich so eine Geschichte. Ich glaube, wenn du als Eltern schon mal ein Kind verloren hast, das ist somit das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Und das spricht für mich eigentlich sehr dagegen, dass sie ihr eigenes Kind dann noch umbringen. Weil da sind schon Todesfälle in der Familie. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Und dann sind sie aber, dann sollen sie die andere Tochter, auf die gerade die Mutter wahrscheinlich unheimlich stolz war, wenn die da die Preise abräumt, als Kindesschönheitskönigin und so ein bisschen den Traum der Mutter lebt. Ob das jetzt freiwillig oder mit Druck hier und da passiert ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich kann mir das nicht, für mich spricht das eigentlich dagegen, dass die Mutter ihr Kind umgebracht hat. Das, ja, was, gesagt, dann, was dann die, kommt, die, das hat mich dann auch gewundert. Ja. Die DNA spricht ja auch schon dagegen, weil die DNA, also sagt ja ganz klar, Mann, genau. Männlich, weiblich, weißer Mann. Weißer Mann, Entschuldigung. Ja, genau, ja. Ja, gut. Ich weiß nicht, inwieweit man sowas dann vertuschen kann, indem man das sauber macht oder irgendwas. Das sei auch mal dahingestellt. Also ich, für mich, nur als meine Mutmaßung, wir sind ja auch schon gebeten worden, selber ruhig auch mit zu mutmaßen hier. Für mich fällt die Mutter eigentlich raus, gerade durch die Tatsache, dass dieser Schicksalsschlag, das ist gerade 4 Jahre her, 92 ist das Kind beim Autounfall ums Leben gekommen. 4 Jahre später soll die hergeben und die zweite Tochter, auf die sie wahrscheinlich unheimlich stolz ist, selber umbringen, kann ich mir einfach so nicht vorstellen. Genau. Ja. Aber es gibt einen Verdächtigen, ne? Den gibt's, einen Verdächtigen, der sich selber vielleicht zum Verdächtigen gemacht hat. Und zwar handelt es sich um John Mark Carr, der im August 2006, also wir sind schon 10 Jahre jetzt in der Zeit vorangeschritten, da lebte der in Thailand und hat die Tat an John Bennett Ramsey gestanden. Er gab zu Protokoll, er hätte das Opfer von der Schule abgeholt und nach Hause gefahren. Dann will er das Mädchen unter Drogen gesetzt haben, im Keller missbraucht und getötet haben. Der ehemalige Lehrer war wegen dem Besitz von Kinderpornografie schon mehrfach vorbestraft und auch bei der Polizei in Boulder kein Unbekannter. Den hat man dann am 17. August 2006 verhaftet in Thailand und nach Colorado gebracht. Aber man hat ihn auch relativ schnell wieder entlassen, weil A, die DNA-Spuren nicht übereinstimmten, die man am Mordopfer gefunden hatte. Und weiter hat er sich natürlich unglaubwürdig gemacht mit seinem Geständnis. In verschiedenen Aussagen am gravierendsten ist natürlich, dass er am 26. Dezember, wo auch in Amerika schulfrei ist, das Kind von der Schule abgeholt haben will. Also für mich scheinbar ist Mr. K. einer dieser typischen Trittbrettfahrer. Und das haben wir schon öfter mal jetzt auch in anderen Fällen hier gehabt, dass sich da Leute zu Wort melden. Und es ist zu befürchten, dass Menschen das machen, um wenigstens mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen in ihrem Leben. Am 28. August 2006 wurde die Anklage gegen John Mark Carr dann komplett fallen gelassen. Man hat aber immer wieder auf den Eltern umher, na ich sag mal, gehackt und hat sie nach wie vor verdächtigt und deswegen hat man im März 1997 das Sommerhaus der Ramseys durchsucht und zwar ist es in Charlevoix, Michigan und der Staatsanwalt Alex, ich hoffe er heißt Hunter, es fehlt ein Buchstabe. Er heißt tatsächlich Hunter, ja. Fand Alex, ich so lustig, habe ich glatt das U vergessen. Ja, Alex Hunter hat bestätigt, dass man nach wie vor die Eltern verdächtigt, aber am 15. September, also sprich fast ein halbes Jahr später, 97, hat man ein großes Schwurgericht einberufen und da hat dann der Staatsanwalt entschieden, dass keine Anklage möglich ist, weil man einfach aus Mangel an Beweisen, und das haben wir ja schon mehrfach gesagt, war nicht möglich, den Eltern das nachzuweisen, beziehungsweise auch jetzt deine Mutmaßung, wo du gesagt hast, ja, ein Kind ist schon durch einen Autounfall gestorben und weil das wäre echt schon echt dreist, also wenn man das Kind umbringt und dann neben der verunglückten Tochter beerdigt, ja. Aber sie blieben weiter im Visier der Polizei und der leitende Ermittler Mark Becker hat das im Dezember 97 auch so erklärt. Und im Januar 98 haben Ramseys dann irgendwann gesagt, wir reden mit der Polizei von Boulder nicht mehr. Und es sind nämlich mittlerweile, jetzt wird es nämlich ein bisschen obskur, einige Beweisstücke abhanden gekommen. Es steht leider keine Information im Netz, warum und wie diese Beweisstücke abhanden gekommen sind. Aber 2 Jahre später, im Mai 2000, fast 2,5 Jahre später, haben die Ramseys einen Lügendetektortest dann sich doch unterzogen, aber von einem unabhängigen Experten. Diesen hat die Polizei abgelehnt und hat gesagt, das lehnen sie ab, das wollen sie nicht, weil sie wollten dann lieber den Test vom FBI haben, aber das ging nicht. Und 2003, sprich 3 Jahre später, hat dann die Bezirksstaatsanwältin von Boulder, Mary Keenan, darauf hingedeutet, dass dann doch der unbekannte Eindringling der Mörder gewesen sei und nicht Patsy Ramsey, die Mutter des Mädchens. Also, wenn man sich das anguckt, es verschwinden Beweise, es werden irgendwelche Lügendetektortests nicht anerkannt, also, und wir sind jetzt nicht irgendwie im Jahre 1900, was weiß ich, 2 oder 20, wo wir gemacht haben, wir sind im Jahre 96, also vor gar nicht mal, ja, vor 10 Jahren, also es ist, nee, war nicht mal, vor 20 Jahren, Entschuldigung, aber es ist schon sehr, sehr komisch, was bei den Ermittlungen bei so einem Fall passieren kann. Und keiner irgendwie großartig auch nachfragt, wo sind die Beweise geblieben? Und ja, die Eltern sind einfach unschuldig. Ja, das ist aber was, was sich so in den Fällen, die wir jetzt schon hatten, die ungeklärt geblieben sind, sich eigentlich immer und immer wieder spiegelt. Das ist immer, die Polizei versagt am Tatort, weil sie irgendwie nicht aufpassen, dass die Spuren auch erhalten bleiben, die da sind. Siehe hier Nitribit, ne? Erstmal Fenster aufreißen, dann kannst du nicht mehr gescheit die Temperatur feststellen und damit nicht gescheit den Todespunkt. Oder dass Beweise verschwinden. Oder ein Hut. Oder genau, liegt ein Hut rum. Oder ja, Beweise verschwinden haben wir auch in mehreren Fällen gehabt, dass teilweise ganze Akten und irgendwelche wichtigen Gegenstände verschwinden und erst 10, 15 Jahre später wieder auftauchen, wenn eigentlich so gut wie sicher ist, dass der Mörder nicht mehr zu fassen ist, beziehungsweise dass sie teilweise schon zu dem Zeitpunkt selber verstorben sein mussten, rein, weil es eine Altersgrenze gibt, ne? Wie lange man lebt. Die Eltern sind also unschuldig. Pat Ramsey starb im Juni 2006 an einem Ovarialkarzinom, auch bekannt als Eierstockkrebs. Auch sie fand ihre letzte Ruhestätte auf dem Friedhof in der Stadt Marietta, Georgia, neben ihren beiden Töchtern John Bennett und Elizabeth. Also auch hier, auch das haben wir öfter schon, diese Tragödie des Sterbens zieht sich dann durch die ganze Familie durch. Was aus dem Vater wurde, wissen wir leider nicht. Habe ich nicht rausfinden können. Im Juli 2006, einen Monat nach dem Tod von Patsy Ramsey, sprach die Polizei die Eltern von jeglichem Verdacht frei, ihr Kind umgebracht zu haben. Und es hat gedauert bis 2008. Da hat sich die Marcy Lacey, die Staatsanwältin von Boulder County, öffentlich in einem Brief bei der Familie entschuldigt für die Unannehmlichkeiten und für den Verdacht. Das ist eine ganz schön lange Zeit, um da eine Entschuldigung mal an die Bahn zu bringen, finde ich. Weitere DNA-Untersuchungen der Angehörigen des Mädchen hätten die Unschuld inzwischen zweifelsfrei erwiesen, heißt es dann in den Unterlagen. Ja gut, 2 Jahre hat es gedauert, dass die Staatsanwältin sich dafür entschuldigt hat. Die Frage stellt sich natürlich, oder man muss sagen, man kann den Hut davor ziehen. Ich meine, welcher Staatsanwalt oder Staatsanwältin macht das heutzutage? Ich meine, wie oft werden Leute jahrelang verdächtigt, obwohl sie es nicht waren? Stellenweise werden sie ja sogar unschuldig verurteilt. Mehr als eine Entschuldigung gibt's dann nicht, meistens noch nicht mal öffentlich. Dann kriegen sie halt, ich weiß nicht, irgendwelche Geldauslagen, die ein Witz sind. Aber selbst auch Leute, die nicht verurteilt worden sind, glaube ich, also habe ich so noch nie gehört, dass sich da einer von den Ermittlern oder Staatsanwälten öffentlich entschuldigt. Also von daher kann man da den Hut ziehen. Aber es gibt natürlich diverse Zweifel und offene Fragen, um jetzt diesen Fall zum Abschluss zu bringen. Man weiß immer nach wie vor nicht, warum war Patsy Ramsey die Hauptverdächtige. Ich reite nach wie vor auf dieser DNA rum. Die DNA war ganz klar weißer Mann. Dann ging es um das offene Fenster und der Koffer darunter. Wollte man da jetzt so einen Eindring vortäuschen? Und um jetzt auf die DNA zu kommen, hat man da irgendwie DNA ausgelegt, sprich Haare und Fasern. Ich weiß nicht, wo, also Haare DNA auch hat, weiß ich jetzt so ganz genau nicht. Ich glaube ja. Was dann wieder dafür spricht, dass man sie oder dass sie sich wieder verdächtig gemacht haben, ist, warum haben sie diesen Lügendetektortest verweigert? Also man könnte jetzt wirklich denken, sie haben jetzt die falsche Fährte gelegt. Wenn, dann haben sie es wirklich gut gemacht. Was dann wahrscheinlich bei diesem Lügendetektortest rausgekommen wäre. Deswegen haben sie es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Und ich weiß nicht, ob man das wirklich verweigern kann. Und was noch auch noch offen ist, wer hat diesen Erpresserbrief geschrieben und wer ist diese ausländische Bande? Also da kann man sich natürlich jetzt auch die Frage stellen, wollte da jetzt ein Sexualstraftäter eine völlig falsche Fährte legen? Also sprich, er entführt das Kind. Wir erinnern uns, da waren ja die Nachbarn oder einer der Nachbarn, der pädophil war und legt eine Fährte, missbraucht das Kind. Aber es ist ja auch in diesem Fall nichts beschrieben, dass das Kind missbraucht wurde. Es wurde lediglich umgebracht. Ja, viele, viele offene Fragen, die bis heute nicht geklärt sind. Mal gucken, ob es da vielleicht in naher Zukunft immer noch Ermittlungen gibt. Ich meine, wir hatten ja schon Fälle, die Jahre später dann nochmal aufgegriffen wurden. Aber das Ganze ist jetzt ja, jetzt im Dezember sind es dann 20 Jahre. Und Mal gucken, was da noch kommt. Aber es gibt ja auch einen momentanen aktuellen Stand der Dinge, glaube ich, ne? Stand der Dinge heute ist, dass 2009 der Fall vom Police Department in Boulder wieder eröffnet wurde. Und mit Hilfe von FBI und Spezialeinheiten wollte man also die Beweise nochmal erneut prüfen. Leider gibt's aber über den tatsächlichen Stand der Ermittlung zurzeit, so wie ich es gesehen habe, keine weiteren Informationen, die uns jetzt so zugänglich wären mit den Möglichkeiten, die wir so haben, also sprich das Internet. Was bleibt, ist die Tatsache, dass der Fall Ramsey immer noch ungelöst und der Mörder sehr wahrscheinlich noch frei herumläuft. Weil so lange ist es noch nicht her, 1996. Der ist wahrscheinlich noch irgendwo unterwegs. Ja, das ist Stand der Dinge. Somit können wir diesen Fall abschließen. Es gibt immer verschiedene Wünsche. Der eine oder die eine sagt, wir hätten gerne einen Fall, ja, wo es ein Happy End gibt. Sprich, naja, ob das immer ein Happy End ist, sprich, wo wir einen Mörder haben. Und es war halt mal wieder der Wunsch, dass wir mal einen Fall ausgraben oder bearbeiten, der ungelöst ist. Lässt uns natürlich auch ein bisschen mehr Spielraum, um zu spekulieren. Das wurde ja auch immer gefordert. Und klar, könnt ihr uns natürlich auch gerne mal den einen oder anderen Fall schicken. Den gucken wir uns dann an, ob er vielleicht für uns interessant ist. Recherchiert aber bitte vorher, ob nicht andere deutschsprachige Podcasts schon über diesen Fall berichtet haben. Weil das machen wir dann nämlich nicht. Wenn es da schon mal darüber einen Podcast gab, macht das ja nicht wirklich viel Sinn. Weil wir wollen uns nicht an anderen Podcasts messen. Wir wollen dann schon eigene Fälle haben, die wir bearbeiten. Und ja, für den nächsten Fall habe ich heute Klaus schon was in den Raum geworfen. Klaus hat schon was vorbereitet. Nach wie vor haben wir immer noch einen anderen Podcaster, der mit uns was machen möchte. Hat sich bis heute aber leider noch nicht gemeldet. Da wird aber wahrscheinlich auch in naher Zukunft was kommen. Und ich denke mal, heute haben wir eine etwas kürzere Folge gemacht. Es ist nicht ganz so brutal, dass man vielleicht ein bisschen besser schlafen kann, aber es ist auch mal ganz interessant zu sehen, dass normale Mordfälle doch immer wieder offene Fragen aufwerfen. Und es gibt auch offene Fragen bei unserem Krimi-Rätsel vom letzten Mal. Und da Klaus seine Aufzeichnung nicht mit hat, haben wir, wie gesagt, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, uns entschieden, dass wir das Krimi-Rätsel verlängern bis zur nächsten Folge, um es zu lösen. Und vielleicht stellt euch Klaus das Krimi-Rätsel einfach nochmal vor. Das mache ich sehr gerne. Kann ich noch zu sagen, wir haben bis jetzt eine richtige Lösung als Kommentar im Blog. Die ist natürlich noch nicht freigeschaltet. Und wir haben jemanden, der sehr nah dran ist. Und zwar gab es einen recht interessanten Dialog auf Twitter mit dem Alltagsprisma@Flipsy, ist der Twitter-Account. Der hat nämlich tatsächlich mal die Möglichkeit sich zunutze gemacht, uns zu dem Krimi-Rätsel über Twitter zu befragen. Also mit Ja-Nein-Antworten. Nochmal für alle, das ging um Folgendes. Vor aller Augen war die Überschrift: Der Mörder kam an einem Ort ums Leben, an dem er es am wenigsten erwartet hätte. Und ich würde dann heute noch Zusatzinformationen geben, das, was man auch auf Twitter nachlesen kann. Weil da kam die Frage, ob es sich um organisiertes Verbrechen handelt, und die konnte ich ganz klar mit Nein beantworten. Ansonsten ist der Flipsy schon sehr nah dran. Mal gucken, ob er es noch auf dem Blog auch noch kommentiert. Ja, da muss ich immer zu sagen, also wenn es da Informationen gibt bei Twitter, also oder Hilfestellung zu gibt, das macht Klaus immer. Ich meine, wir haben zwar beide Zugang zu diesem Twitter-Account, aber ich rätsel ja auch immer mit, beziehungsweise ich probiere es. Ich kenne die Lösung selber nicht. Das sage ich immer wieder. Und deswegen freue ich mich, wenn Klaus immer was Neues raussucht. Und in 2 Wochen, wenn wir uns hören, wird Klaus wieder einen spektakulären Fall haben, denke ich mal. Und also ein Krimi-Rätsel haben für euch. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, uns Fälle zu schicken, worüber wir recherchieren sollen, oder ihr könnt uns ja vielleicht, das habe ich jetzt gar nicht mit Klaus abgesprochen, das schmeiße ich mal in den Raum, vielleicht habt ihr auch mal ein Krimi-Rätsel für uns. Vielleicht haben wir da auch einen Bock zu, oder Klaus? Ja, auch mal gerne umgekehrt. Ihr könnt uns ja auch mal ein Rätsel stellen. Am liebsten natürlich per Audiokommentar. Das wäre großartig. Das wäre cool, weil ja, dann können nämlich alle auch mitraten. Das wäre schön, und, ja. Genau, da könnten wir zwei auch mitraten. Ich meine, du musst ja eh mal mitraten, aber da könnte ich auch mitraten. Das wäre auch mal schön. Ja. Ja. Gut. Kann man zum Abschluss noch sagen, wir freuen uns nach wie vor auf Kommentare, Audiokommentare, iTunes-Rezensionen, Likes auf unserer Facebook-Seite. Das ist auch sehr schleppend, ist aber nicht schlimm. Wir haben mittlerweile festgestellt, wie viele andere Podcaster, die eierlegende Wollmilchsau für Podcaster ist einfach Twitter. Es ist einfach schneller und bequemer. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns über diverse schriftliche Mitteilungen von euch. Und ich sage an dieser Stelle mal wieder an Klaus ganz, ganz lieben Dank, dass du dir auch im Urlaub Zeit genommen hast, mit mir wieder zu podcasten. Und ich sage an dieser Stelle tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, auch von mir. Tschüss, Hatti, bis in 14 Tagen. Okay. Und euch allen eine gute Zeit. Passt auf euch auf.